Ich hoffe, die Reise ist glücklich verlaufen, wandte er sich in offiziellem Ton an Pulcheria Alexandrowna. Gottlob ja, Pjotr Petrowitsch. Sehr angenehm zu hören. Und auch für Avdotja Romanowna war es nicht ermüdend? Ach, ich bin jung und kräftig und werde nicht so leicht müde. Aber für Mama war es doch sehr anstrengend, antwortete Dunetschka. Tja, das lässt sich leider nicht ändern. Die Entfernungen in unserem Lande sind groß. Groß ist das sogenannte Mütterchen Russland. Ich konnte sie aber gestern beim besten Willen nicht auf dem Bahnhof empfangen. Ich hoffe jedoch, dass alles reibungslos verlaufen ist. Ach nein, Pjotr Petrowitsch, wir waren doch sehr mutlos, beeilte sich Pulcheria Alexandrowna mit besonderer Betonung zu bemerken. Und wenn uns nicht Gott Dmitri Prokofjitsch gestern gesandt hätte, so wären wir sehr verlassen gewesen. Das ist er, Dmitri Prokofjitsch Rasumichin, fügte sie hinzu, indem sie ihn Luschin vorstellte. Ich hatte schon das Vergnügen, gestern, murmelte Luschin und streifte Rasumichin mit einem feindseligen Seitenblick. Sein Gesicht verfinsterte sich und er schwieg. Pjotr Petrowitsch Luschin gehörte zu jenen Leuten, die in Gesellschaft überaus liebenswürdig sein können und auf den Ruf der Liebenswürdigkeit besonderen Anspruch erheben, die aber sofort, wenn auch nur das Geringste nicht nach ihrem Geschmack ist, alle ihre guten Eigenschaften verlieren und eher Mehlsäcken als gewandten und die Gesellschaft belebenden Kavalieren gleichen. Alle verstummten wieder für eine Weile. Raskolnikow schwieg hartnäckig, und Avdotja Romanowna wollte das Schweigen nicht vorzeitig unterbrechen. Rasumichin hatte nichts zu sagen, so dass Pulcheria Alexandrowna wieder unruhig wurde. »Dass Marfa Petrowna gestorben ist, haben Sie wohl schon gehört?« begann sie und griff so zu einem ihrer wichtigsten Hilfsmittel. »Ich habe es gehört«, sagte Luschin. »Ich wurde sofort benachrichtigt und bin jetzt gekommen, Ihnen mitzuteilen, dass Arkadi Iwanowitsch Svidrigailow unverzüglich nach der Beerdigung seiner Gattin nach Petersburg abgereist ist. So lauten wenigstens die Nachrichten, die ich aus zuverlässiger Quelle empfangen habe.« »Nach Petersburg? Hierher?« fragte Dunja voll Unruhe und wechselte mit der Mutter einen Blick. »Ja, es ist ganz sicher und selbstverständlich wird er nicht ohne gewisse Absichten herkommen, wenn man die Eile der Abreise und überhaupt die vorangegangenen Umstände in Betracht zieht.« »Mein Gott, will er etwa auch hier Dunetschka nicht in Ruhe lassen?« Pulcheria Alexandrowna sah ganz ratlos aus.